Lade mich bitte runter, ich bin ein Song, ihr Industriemusikgiganten habt verloren, ihr habt euch selbst ins Knie geschossen, euren Selbstmord 40 Jahren schon beschlossen. Lade mich bitte runter, ich bin ein Song und einfach auf jedweder Plattform zu bekommen. Meine Produktionskosten halten sich in Grenzen, ich bitte nichtsdestoweniger trotz um eine Spende. Lass mich nicht allein, ich bin ein File. Bitte teile mich mit anderen, auf deiner Festplatte will ich landen. Lass mich nicht allein, ich bin ein File. Bitte teile mich mit anderen, auf deiner Festplatte will ich landen. Lade mich bitte runter, ich bin ein Lied. Lieber Runterlader, bitte, hab mich lieb. Denk daran, Komponisten wollen auch essen, deshalb Abo zahlen, bitte, nicht vergessen. Lade mich bitte runter, ich bin ein Lied. Und wenn es für die Musik doch nichts Besseres gibt, sie überall ständig zu beziehen, dann wollt ihr das Gegenteil als Standard proklamieren. Jetzt heult ihr rum, viel zu konservativ. Kohle verdient heut nur, wer Freiheit liebt, lasst sein, was nicht funktioniert, bevor ihr eure eigenen Freunde kriminalisiert. Lass mich nicht allein, ich bin ein Feind. Bitte teile mich mit anderen, auf deiner Festplatte will ich landen. Lass mich nicht allein, ich bin ein File. Bitte teile mich mit anderen, auf deiner Festplatte will ich landen. Lade mich bitte runter, ich bin ein Lied. Stürzt jetzt bitte mal die Tonträgerindustrie. Ihr habt kein Geschäftssinn, wir sind Entrepreneur. Ihr gehört euch nicht, ihr gehört.